im Sturm. Der Podcast mit Gegenwind der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi, und heute habe ich mal so eine kleine Gesprächsrunde zu zweit mit Sine Gravitate. Stell dich doch mal bitte eben kurz vor. Hallo, ja, ich bin Ingo Wurmuth, sozusagen Basispirat. Ich administriere so ein bisschen das Liquid Feedback im Bund und schreibe sonst ab und zu mal was in meinem Blog, und ich glaube, darum soll es ja auch heute gehen. Ganz genau. Dein Blog-Eintrag ist aufgefallen und du hast da so einige Dinge geschrieben. Du hast darüber gesprochen, wie du die Piratenpartei im Moment siehst und was unsere Ansprüche waren und wo wir jetzt schlussendlich gerade stehen. Und da wollen wir am Ende vielleicht auch ein bisschen Fazit rausziehen. Vielleicht magst du schon mal so zum Einstieg grob umreißen, was dir wichtig war, mit diesem Blogbeitrag zu sagen. Ja, der Blogbeitrag ist ja durchaus ein bisschen polemisch. Ich schreibe ja auch immer wir, was natürlich eigentlich eine Unverschämtheit ist. Das ist meine Meinung oder die von ein paar Leuten, die ich kenne. Gut, die Reaktion, die war ja so, dass es offensichtlich ein paar mehr Leute sind. Ja, ich bin damals zu den Piraten gekommen, weil ich das mit dem Mitmachen und der Partizipation in der repräsentativen Demokratie gut fand. Ich dachte irgendwie, wenn wir jetzt irgendwie alle nur schreien, wir wollen Volksabstimmung und Volksinitiativen und so weiter, das dauert sehr lange, das wird auch nichts. Und irgendwie so, naja, so auf die Hackerart einfach hingehen und was machen in einem System, was besteht und vielleicht eigentlich dazu nicht gemacht war, das fand ich erstmal gut und ein tolles Experiment, und bin halt inzwischen nach 1, 2, 3 Jahren so ein bisschen frustriert, dass es da nicht so richtig weitergeht, und ich glaube, diesen Frust habe ich mir da so ein bisschen von der Seele gerentet. Ich hoffe, dass ich damit niemandem auf die Füße getreten bin. Naja, so granted ist es ja gar nicht. Aber wir sind doch eine Mitmachpartei. Es ist doch so, ich kann noch Mitglied werden und kann noch Programmanträge schreiben. Ja, klar. Das Problem ist ja immer unser Flaschenhals, der Parteitag, wo dann von 800 Anträgen, glaube ich, beim letzten, wie viel wurden behandelt? Weiß ich nicht. 36, glaube ich. Und wie viel, ja, gut. Und das ist mein Problem. Und ich glaube, die 36 Antragsteller, die werden wahrscheinlich glücklich sein. Alle 763 anderen, die haben wahrscheinlich jetzt ein Problem. Ja, aber das wird doch dann beim nächsten Parteitag behandelt. Ja, gut, dann brauchen wir, jetzt muss ich schon wieder rechnen, wie viele? Ja, ich bin 30 auch gemein, Parteitage. Ich weiß. Ja, ja, ich hab natürlich jetzt auch ein bisschen, sag mal, polemisch nachgefragt, weil du es auch polemisch geschrieben hast. Da ist ja durchaus ein Problem. Und wo siehst du da den großen Konflikt für die Mitglieder, die Alten und die Neuen? Du warst gerade kurz weg, ich habe die Frage nicht gehört. Okay, ich sagte gerade, wo siehst du denn da den Konflikt für die Alten und die Neuen Mitglieder? Ich würde da nicht in alte und neue Mitglieder unterscheiden. Ich glaube, vielleicht würde ich so ein bisschen unterscheiden in Mitglieder oder Leute, die halt denken, ja, neue Partei, die machen jetzt was Neues, finde ich gut. Und Leute vielleicht dann wie mich und viele anderen auch, die sagen, ja, neue Partei, und wir machen eben jetzt was wirklich mal auf eine andere Art. Und da kommt jetzt das, was ich vorhin ja gesagt hatte, dass man versucht, das System so ein bisschen zu hacken. Und ich glaube, die zweite Gruppe sagt jetzt so, ja, das wird jetzt alles sehr konventionell langsam. Es erinnert mich sehr an das, was andere Parteien vor 30 oder wann auch immer dann die Gründung oder die Schritte in die Parlamente waren, gemacht haben. Naja, gut, dann machen wir das jetzt, und in 20 Jahren kommt dann irgendwie die nächste und wir haben unsere Aufgabe in diesem System erfüllt. Das ist mir irgendwie nicht genug. Ja, ich habe deswegen jetzt in alt und neu unterschieden, nicht weil ich zwei Lager haben wollte, sondern zum Eintritt 2009 war es ja durchaus möglich, wegen der Größe auch wirklich Dinge in Programmanträge in die Wahlprogramme zu bringen. Also mir ist es zumindest am Anfang gelungen. Jetzt ist es mir nicht mehr gelungen. In welche Richtung kann das denn gehen? Wenn du jetzt sagst, okay, es ist alles schlecht und es funktioniert alles nicht, wir sind gar keine Mitmachpartei, das funktioniert ja gar nicht. Welche Ideen hast du denn, wie man das verändern könnte? Es ist nicht alles schlecht, aber auch so ein Spruch, den es ja bei den Piraten immer ganz gerne mehr gibt, es skaliert halt nicht. Wir sind irgendwie zu viele, die Parteitage werden sehr groß, die Zeit reicht nicht, weil eben sehr viele Leute dann noch irgendwas sagen wollen, und dieser Flaschenhals, der ist halt jetzt wirklich ein Problem. Flaschenhals, der irgendwie, wo das Volumen, was da durch wollen, noch flockig durchläuft, wie du jetzt gesagt hast am Anfang, der ist ja okay, irgendwie, den merkt man nicht, jetzt merken wir ihn halt ganz deutlich. Und ja, ich finde halt, also spätestens jetzt, eigentlich ist es schon viel zu spät, müssen wir halt dieses Mitmachen doch auf andere Beine stellen. Also jetzt nur Mailinglisten und Stammtische, das reicht mir nicht, das haben ja andere Parteien auch. Und auch andere Parteien haben, als sie klein waren und wenige Mitglieder hatten, ja durchaus performt und haben genau das gemacht. Die Grünen, irgendwie ist immer so ein gern genommenes Beispiel, finde ich zwar blöd, jetzt auf den Grünen irgendwie dann immer drum zu reiten, aber die haben sich ja am Anfang auch, ich erinnere mich, in Frankfurt waren die ersten Fraktionssitzungen draußen auf dem Rathausplatz mit Biertischen und alle waren da und jeder konnte mitmachen. Ja, die Grünen haben dann nicht irgendwann gesagt, wir wollen jetzt doch keine Basisdemokratie mehr, sondern es ging dann halt irgendwann nicht mehr. Und an den Punkt werden wir entweder auch kommen oder vielleicht dann auch nicht kommen, weil die Leute halt das Interesse verlieren und ja, wir vielleicht auch selber. Das bedeutet ja, dass das Gefühl der Mitmachpartei dadurch erstmal gegeben wird, dass wir eben Mailinglisten haben, dass wir vielleicht auch ein bisschen hip sind, wir können die Kommunikationsmittel bedienen, wir können twittern, was ja positiv ist, das System ist so durchlässig, dass wir auch mit Abgeordneten sprechen können und die auch reagieren auf das, was wir als Basisgurken so treiben. Das ist ja schon mal erstmal ein bisschen Einfluss, den kann man auch nicht wegdiskutieren, oder? Nö, also ich sag ja auch nicht, es ist alles schlecht. Im Gegenteil, es ist sehr viel auch sehr gut. Also irgendwie nach diesem Blogpost kamen auch so ein paar auf Twitter so ein paar Ansagen, wie die das dann quasi Richtung Fraktionen geschoben haben oder Richtung irgendwie Vorstände. Ist überhaupt nicht so gemeint. Also ich möchte nur, dass wir halt den nächsten Schritt gehen. Und möchte nicht alles andere kritisieren. Entschuldigung. Ich habe dich unterbrochen. Ich möchte auf Verbindlichkeit hinaus. Deswegen frage ich jetzt so gerade. Denn unsere Vorstände sollen rein verwaltende Vorstände sein. Das kann man jetzt bewerten, wie man möchte. Und schlussendlich politisch aktiv sind die vier Fraktionen, die wir haben. Die vier Fraktionen wissen natürlich, dass die Basis eingebunden werden soll. Aber sag doch mal eben was zu dem Stichwort Verbindlichkeit. Ja, das ist ein schwieriges Stichwort. Also einfach nur zu fordern, dass wir verbindlich entscheiden müssen und die springen dann, finde ich, also wirklich zu kurz. Ich bin auch nicht der Meinung, dass jetzt die Fraktionen, die wir haben oder die Vorstände, die wir haben, nichts Vernünftiges machen und an uns vorbei regieren. Es gibt halt einfach momentan die Möglichkeit nach wie vor nicht, gute Meinungsbilder aus der Basis zu bekommen oder aus der Partei zu bekommen. Also selbst das Bundesliquid, was ja irgendwie 10.000 paar gequetschte registrierte Mitglieder hat, von denen irgendwie 3.000, 4.000 wirklich aktiv sind, bildet ja nur ein ganz kleinen Teil der Partei ab. Und selbst wenn ich da jetzt irgendeine Abstimmung habe, an die ich mich halten kann, dann kann ich das machen, freiwillig natürlich, aber ich habe halt das Problem, dass das irgendwie immer noch nicht so richtig belastbar ist. Ich weiß nicht, wer was wie da abstimmt. Irgendwie die einen sagen, sie machen nicht mit, weil es keine geheimen Abstimmungen gibt, die anderen sagen, sie machen nicht mit, weil es Delegationen gibt. Und ich denke halt, wir müssen uns mehrheitlich als Partei mal einigen, wie wir es machen und was dann, und das sagtest du ja, was dann wirklich als verbindlich gelten kann. Und dann wünsche ich mir, dass es zumindest einige Abgeordnete, Kandidaten, Vorstände, Vorstandskandidaten gibt, die sagen, okay, und ich probiere das jetzt mal wirklich aus. Ich halte mich daran, auch wenn es weh tut. Und nein, davon geht nicht die Welt unter und davon ist auch nicht das freie Mandat weg. Und dann muss man nicht plötzlich den Krieg beschließen, nur weil die Basis das will. Also man kann sich schon immer noch zurückziehen und kann sagen, okay, das ist nicht mehr meine Partei. Ich mache da jetzt nicht mehr mit. Aber ich möchte jemanden, der einfach sagt, nee, ich mache das jetzt mal kompromisslos. Ja, man könnte das ja ein bisschen mit einer Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn vergleichen, denn da weiß ich genau, 120 ist die Regel und wenn ich schneller fahre oder viel zu langsam, dann halte ich mich nicht an diese Richtgeschwindigkeit, kann es aber tun. Es wäre ja schon ein Stück mehr Verbindlichkeit, als wir bisher haben. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, gut, die Richtgeschwindigkeit, die ist ja sehr, sehr interpretierbar auf der Autobahn. Nee, die gibt es ja nun mal in der Tat. Die ist ja auch vorgegeben. Deswegen komme ich jetzt gerade darauf, weil ich ja als Abgeordneter kann ich ja durchaus sagen, so wie du es gerade schon gesagt hast, ja, ich habe auch natürlich immer noch die Gewissensentscheidung. Ich kann mich danach richten. Ich kann aber auch eben sagen, ich richte mich nach dem, was aus so einem Liquid-Ergebnis rauskommt. Und das hast du auch gerade angesprochen. Beim Liquid-Feedback ist es ja dann doch so, dass wenn eine Initiative erfolgreich durch ist, der zweite Satz eigentlich immer gleich ist, ja, aber die Beteiligung war ja so gering. Ja, gut, da kann man ja nichts dran machen. Da sind die Leute ja selber dran schuld. Die Beteiligung ist aber wieder so gering und da ist der Teufelskreis, weil ja eben die Befindlichkeiten da sind. Sind Delegationen gut oder schlecht oder was du gerade einfach alles angeführt hast, was so dagegen spricht. Und die Hürde ist natürlich auch da, es herrscht Schulungsbedarf. Aber du würdest schon sehr viel an einem Tool festmachen, um sowas zu lösen? Du bist jetzt ja im Liquid, steckst du ja auch tief drin. Ja, ein Tool, ja, genau, ich steck drin, genau, ein Tool ist ein Tool und es muss nicht das perfekte Tool sein, das muss es beim Handwerker nicht, das muss es irgendwie nirgendwo sein, das muss es auch bei uns nicht. Ich glaube, dass es halt eine zweiseitige Sache ist. Es braucht Parteimitglieder, die aktiv ihre Meinung auch sagen und idealerweise, die halt nicht völlig gespalten sind, sondern die sich irgendwo auf ein Tool, egal wie perfekt es ist oder wie wenig perfekt es, erstmal für einen Moment geeinigt haben. Und dann braucht es natürlich auch Leute, die klare Ansage machen, ich halte mich da dran und nicht nur ich halte mich da dran, sondern ich arbeite wirklich auch aktiv damit. Also das heißt, natürlich macht jeder Abgeordnete, jeder Vorstand macht irgendwie Öffentlichkeitsarbeit oder twittert oder macht oder tut. Es zerfasert eben, es zerfasert von Seite der Verwaltenden oder der Abgeordneten. Jede Fraktion macht es ein bisschen anders, jeder einzelne Vorstand macht es anders und es verfasert von unserer Seite, weil manche Leute gehen in AGs, manche Leute schreiben auf Mailinglisten, manche Leute gehen ins Liquid. Und wenn jetzt da einfach nur und ich will ja immer gar nicht von den Fraktionen oder den Kandidaten reden, wenn jetzt einer hingeht und sagt, nö, ich halte mich jetzt hier dran und ihr könnt mich wählen, wenn ihr das gut findet und dann machen wir das auch, dann wäre ich ja schon zufrieden. Ich brauche keine Mehrheitsfraktion im Bundestag, die irgendwie sich eisern an irgendwelche Beschlüsse hält, weil es ist ja ein Experiment und ein Experiment muss man nicht dann direkt ganz breit einführen, sondern einfach, es soll nur irgendwas passieren. Und gut, ich kenne nicht alle Kandidaten, die in allen Bundesländern irgendwie jetzt aufgestellt oder gewählt werden, aber ich sehe halt irgendwie das persönlich im Moment noch nicht und wollte das so ein bisschen anzetteln. Letztendlich ist es natürlich ein bisschen feige, das jetzt wieder so zu fordern. Eigentlich müsste ich ja hinstellen, ich mache das jetzt mal, aber so weit bin ich irgendwie noch nicht. Ja, also derzeit haben ja auch die Fraktionen, selbst wenn sie wollen, da Schwierigkeiten, denn es gibt ja da Einzelne, die schon mal auf die Idee gekommen sind in NRW oder ein Einzelner, der gesagt hat, ich nutze jetzt mal für eine Frage Wiki-Arguments. Das sind ja so Vorstöße, woran man ja sehen kann, dass auch innerhalb der Fraktion der Wunsch durchaus da ist, so etwas zu machen. Aber auch da fehlt ja derzeit so die Verbindlichkeit, die ich auch eben als Richtgeschwindigkeit sehen würde, wo man sagt, ja, es ist normal, dass so verfahren wird und nicht so zu verfahren ist die Ausnahme, denn wir haben ja auch irgendwann mal so Sachen gesagt, wir wollen unsere Stimme nicht nur einmal alle 4 Jahre abgeben. Genau, und also wir haben diese ganzen Möglichkeiten, wie du auch sagtest, es gibt immer mal Leute, die irgendwo was ausprobieren, aber es ist mir halt alles so irgendwo hier und da ein bisschen, ich hätte halt gern ein Experiment, was ein Experiment dieser Partei ist und nicht ein Experiment irgendwie, was hier mal funktioniert. Und dieses Experiment der Partei, das muss dann auch nur von Einzelnen unterstützt werden. Die Parteitage, die wir haben, die sind ein solches Experiment. Wir haben uns irgendwie mal so im Konsens gebildet, der sagt, Parteitage müssen basisdemokratisch sein und wir machen das jetzt. Und das tut weh und wir sitzen da mit 2000 Leuten und es geht nicht voran und die Presse irgendwie zerreißt sich den Mund. Aber wir machen es halt trotzdem, weil wir das durchziehen wollen. Und mit der etwas direkteren Beteiligung, also ich sage mal zeitlich direkteren, irgendwie online, irgendwie über ein Liquid Feedback oder Abstimmung oder eine ständige Mitgliederversammlung oder was so alles im Raum steht oder verteilte Parteitage, da können wir uns eben bisher auf nichts einigen. Und das ist so, das kann man ja so sagen. Ich will jetzt da niemandem die Schuld zuschieben. Wir müssen uns halt mit einer ganzen Menge, 1000 Mitgliedern da irgendwie so ein bisschen zusammenruckeln. Und ja, wenn ich irgendwie mit so einem Text einen Zentimeter dazu beitragen kann, dass es sich ein bisschen weiter in die Richtung ruckelt, dann bin ich ja schon wahnsinnig zufrieden. Okay, wenn jetzt kommt natürlich die Frage, wenn du schon in deinem Blog, du hast gesagt, rentest, also so rentmäßig finde ich den ja gar nicht, sondern er listet ja eher die Schwierigkeiten auf. Da muss man aber natürlich auch fragen, Ingo, was trägst du denn jetzt dazu bei, damit wir zum Beispiel zu einer ständigen Mitgliederversammlung zu dem Ergebnis kommen? Und die wesentliche Frage wäre doch dann erstmal, wollen wir sie wirklich, bevor man darüber diskutiert, wo die Probleme liegen. Du hast vorhin das Wort Antrag dazu in den Mund genommen. Arbeitest du da was aus? Gut, ich habe da ja mal einen Antrag geschrieben und durchs Liquid geschickt. Der ist, jetzt habe ich schon wieder vergessen, zu Neumünster war das. Der ist damals natürlich auch in der üblichen Flaschenhalsgeschichte hängen geblieben, nicht behandelt worden, weil wir da eben Vorstand gewählt haben. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob die Partei das will. Und ich weiß auch nicht, wo die Partei genau Probleme hat. Im Liquid Feedback hat er eine hohe Mehrheit gekriegt, irgendwas mit 90, glaube ich, müsste ich jetzt nachgucken. Aber die Leute, die in Liquid Feedback abstimmen, da kann ich ja davon ausgehen, dass das genau die Menschen sind, die sowas wollen, die eine Online-Beteiligung haben wollen. Also ich meine, mit so einem Thema im Liquid eine Mehrheit zu kriegen, ist natürlich keine Kunst. Jetzt gehen wir aber mal einfach davon aus, da viele Piraten in die Piratenpartei gekommen sind, weil es eine Mitmachpartei ist und weil man Einfluss nehmen möchte, dass man das da nicht ablehnt. Oder überinterpretiere ich das? Weiß ich nicht. Also es gibt schon viele, die das Konzept aus verschiedenen Gründen, auch berechtigten Gründen, erstmal ablehnen, weil sie sagen, irgendwie Internet kann ich Moment, nicht. Das, da können, genau, das, jetzt bist du schon beim Konzept. Meine Frage ja war ja, wollen wir überhaupt erstmal die ständige Mitgliederversammlung, ohne zu fragen, wie wir es wollen? Nee, also ich war jetzt noch gar nicht bei den Details, sondern auch, also Stimmen sagen auch, nö, also die Parteitage, da weiß ich, da gehe ich hin und das irgendwie kenne ich. Und so im Computer, da sind viele Leute ausgeschlossen, die irgendwie das mit der Technik nicht so haben, die keinen Computer haben. Oder es sind Leute ausgeschlossen, die eben öffentlich nicht auftreten wollen. Das sind dann man, ist man dann eher bei den Details, ob man eben geheim oder nicht geheim da Abstimmung macht. Oder, gut, das wäre dann auch Details, wenn es irgendwie um so Sachen wie Delegationen geht. Ich glaube, es ist schon mehrheitsfähig, dass wir gerne in der Lage wären, das mit der direkten Demokratie in der Partei zeitnah ständig zu machen. Ich glaube, das ist zumindest eine große Mehrheit, sehr große Mehrheit, die das will. Aber der nächste Schritt ist, sind immer Detailfragen. Und da wird es halt ganz schwierig. Und egal, welchen Vorschlag man macht, es kommt halt immer sehr viel Gegenwind aus irgendeiner Richtung. Gut, da muss man mit leben. So funktioniert die Demokratie. Nur momentan haben wir halt das Problem, wir müssen Vorstände wählen, wir müssen irgendwie ein Programm vorlegen und haben einfach nicht die Zeit auf dem ohnehin engen Parteitag, uns über solche Sachen mal wirklich lange Gedanken machen. Das wäre eine Diskussion, die wahrscheinlich mindestens 1-2 Stunden dauern würde, wenn man sie nicht einfach nur abbrechen will. Und ich weiß eben nicht, wie das momentan funktionieren soll. Auf dem letzten Parteitag hat ja auch die Katja dann diesen Antrag vom letzten Mal dann quasi wieder eingereicht. Und es gab ja auch ein Meinungsbild, ob wir uns damit beschäftigen wollen. Das Meinungsbild war ja auch negativ, eben mit der Begründung, nee, wir müssen ein Programm machen, wir können das gar nicht. Wenn ich jetzt das als Pirat höre und mich einbringen möchte, um da eine Veränderung herbeizuführen, an wen wende ich mich da? Weiß ich nicht, an die Mehrheit. An dich zum Beispiel? Ich bin ja erstmal nur jemand, der irgendeinen Text geschrieben hat, also auch damals diesen Antrag geschrieben hat. Ganz umsonst war es irgendwie auch nicht, weil das so ein bisschen die Runde gemacht hat. Ich war ja sicher auch nicht der Einzige oder Erste, der das sich mal Gedanken gemacht hat. Es gibt ja zum Beispiel im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, gibt es ja inzwischen eine ständige Mitgliederversammlung, die sieht ein bisschen anders aus bei den Details wieder, aber die akkreditieren und tun Dinge. Das ist der Nils Lohmann, der sich damals ganz massiv gekümmert hat und ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat und Aufklärungsarbeit gemacht hat, und da funktioniert das. Also ich sehe jetzt keinen generellen Grund, warum wir sowas nicht irgendwann auch mal auf Bundesebene oder auf Europaebene, was ja noch viel interessanter wäre, mal hinkriegen könnten. Aber es dauert. Und ein Grund, warum es dauert, ist, dass wir einfach auf den Parteitagen, die halt nun mal momentan unser offizielles Diskussions- und Beschlussgremium sind, nicht dazu kommen. Dann lass uns jetzt etwas machen, was wir so typisch piratenmäßig gar nicht machen. Wir reden immer von SMV oder eben der ständigen Mitgliederversammlung. Was heißt das denn eigentlich in der Praxis? Naja, wir haben ja momentan den Parteitag. Und der Parteitag ist ja eine Mitgliederversammlung, weil es eben keine Delegiertenversammlung ist. Das heißt, wir treffen uns zweimal im Jahr mit allen, potenziell allen Mitgliedern, allen, die wollen, zu einer Mitgliederversammlung. Und der Punkt ist eben zweimal im Jahr ein Wochenende. Und die ständige Mitgliederversammlung will das Gleiche, nur eben dauerhaft. Wir können uns natürlich nicht dauerhaft in einem Raum treffen, und deswegen möchte die ständige Mitgliederversammlung sagen, okay, wir machen das jetzt online, weil wir sind ja die, die das können mit dem Internet. Und das heißt, dass in irgendeiner Form dauerhaft ein Diskurs stattfinden muss, ein politischer Diskurs, und dass auch dauerhaft oder regelmäßig immer wieder die Möglichkeit geben muss, Sachen abzustimmen und dass hinten irgendwie belastbare Ergebnisse rausfallen. Alles andere sind Details. Ja, ich entnehme dem natürlich, du hast dich damit sehr intensiv auseinandergesetzt und wir leiden alle eben unter den Details, weil die Kritikpunkte, die es dazu gibt, die sind ja auch nicht einfach vom Tisch zu wischen. Aber du sagst, es gibt schon einen Landesverband, wo es funktioniert. Weißt du ein bisschen mehr über die Erfahrungen, die jemand damit gemacht hat? So viel weiß ich nicht, weil ich bin nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß halt, was so über Twitter schwirrt oder was man mal wohl liest. Ich weiß nur, dass die eben die ständige Mitgliederversammlung beschlossen haben, vor einem knappen, weiß ich nicht, halben Jahr erstmal, allerdings erstmal nur theoretisch beschlossen, dass sie das möchten und haben dann jetzt wohl auf dem letzten, auf der, ihrer letzten Mitgliederversammlung das dann auch anlaufen lassen und akkreditieren ihre Mitglieder in dieses Gremium quasi rein und können dann auch, das ist jetzt ganz nah gerade, und können dann auch damit Beschlüsse fassen, die dann automatisch bindend sind und haben, können damit direkt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, glaube ich, auch Programmarbeit machen direkt. Magst du ein bisschen was zu den Kritikpunkten sagen? Denn ein Standardkritikpunkt ist ja Wahlcomputer. Ja, den Kritikpunkt gibt's, klar. Wahlcomputer heißt ja, dass man hingeht und irgendwie ein Computersystem hinstellt, was Demokratie verspricht, was also verspricht, hier können Leute abstimmen. Und dann kommt am Ende irgendein Ergebnis raus und was eben fehlt, ist die Verknüpfung, ist das Ergebnis, was hinten rauskommt, also irgendeine Prozentzahl, jetzt wirklich durch die Abstimmung entstanden und haben da wirklich die Mitglieder abgestimmt. Das ist auf dem Parteitag leicht gelöst. Wir haben irgendwelche Urnen, die sind irgendwie transparent oder stehen öffentlich rum und jeder kann sehen, dass da zumindest nicht im beträchtlichen Maße irgendwas manipuliert wurde, weil es einfach komplett offen ist. In dem Moment, wo man eben ins Internet geht und irgendein System etabliert, läuft das durch irgendwelche Kanäle und man kann eben nicht alle Datenflüsse sehen. Und dann ist halt die Frage, wie man quasi noch gewährleisten möchte, dass das Ergebnis, was hinten rauskommt, nachvollziehbar ist. Dass ich glauben kann, und an irgendeinem Punkt muss ich es ja glauben, dass dieses Ergebnis stimmt. Und es gibt eben mehrere Herangehensweisen, das irgendwie sicherzustellen. Eine ist, dass man eben sagt, okay, wir machen da überhaupt nichts Geheimes, sondern alle Abstimmungen sind offen, sind namentlich und wenn ich irgendwas nicht glaube, dann kann ich die Leute anrufen und kann fragen, ob sie so abgestimmt haben. Das ist relativ weitgehende Forderung natürlich, weil man eben nicht mehr geheim abstimmen kann, weil niemand sich rausreden kann oder niemand quasi mal so entscheiden kann, wie er das fühlt, obwohl er das vielleicht gar nicht jetzt unbedingt öffentlich so kommunizieren will, aus verschiedensten Gründen, Arbeitgeber, persönliches Umfeld oder was auch immer. Eine andere Angehensweise ist kryptografisch. Gibt es auch irgendwelche Vorschläge, dass man da also irgendwelche Algorithmen draufwirft und Sachen verschlüsselt und mit Hashsummen versieht und am Ende dann quasi beweisen kann, dass das, was hinten als Ergebnis rauskommt, zurückrechenbar ist zu irgendwelchen Eingangscodes. Die Frage ist halt, wie viel Nachvollziehbarkeit ist das jetzt wirklich für den Einzelnen? Weil wenn ich das Ergebnis wirklich nachvollziehen will, brauche ich ja auch wiederum die Codes aller Mitglieder und dann ist das System ja doch wieder nachvollziehbar, also im Sinne von einer namentlichen Abstimmung. Das heißt, ich kann quasi nur nachvollziehen, dass ein Ergebnis zustande gekommen ist mit gültigen Eingangscodes und wo die herkommen und ob da jemand welche erzeugt haben kann. Das sind ja die berühmten Zockenpuppen, das ist halt immer die Frage. Ja, und dann gibt's Sachen, die so dazwischen sind, wie zum Beispiel unser aktuelles Liquid-Feedback-System, wo halt die Leute gerade durchakkreditiert sind. Das heißt, ich bekomme einen Account, der ist mir zugeordnet und stimme dann auch ab. Und dementsprechend ist ja eigentlich nachvollziehbar, immer wie ich abgestimmt habe. Und das Liquid-Feedback momentan versucht das über diese Clearing-Stelle, also quasi jetzt mal so einen Block da in der Mitte zu lösen. Das heißt, wenn ich meinen Account bekomme, kriege ich erstmal einen Code und der wird in dieser Clearingstelle gegen anderen umgewandelt. Da wird so ein bisschen gewürfelt und niemand kann sagen, welcher Account jetzt zu welchem Mitglied gehört. Man kann zwar die Mitgliederdatensammlung sich angucken, kann sagen, sind die Leute wirklich alle in der Partei und man kann dann im Liquid Feedback angucken, wer hat wie abgestimmt, aber im Liquid Feedback System tritt man mit Pseudonym auf und da ist dann irgendjemand, der heißt Mickey Mouse oder Donald Duck und es ist eben nicht klar, zu welchem Mitglied das gehört. Das ist dann eben teilweise nachvollziehbar. Es ist bis auf die Pseudonymebene für den Einzelnen nachvollziehbar, auf die persönliche Ebene wieder nicht. Und wir müssen irgendwie einen Weg finden, da etwas Gangbares, was Praktikables herzustellen, was jetzt weder einfach manipulierbar ist, idealerweise gar nicht manipulierbar ist natürlich, noch eben so nachvollziehbar ist, dass dann viele Mitglieder oder ein großer Teil der Mitglieder sagen, nee, da gehe ich nicht rein, weil ich möchte nicht, dass mein Chef irgendwie meine politische Einstellung googelt. Ich möchte nicht, dass das für alle Zeiten irgendwo im Internet steht. Und das ist ein ganz schwieriges Problem natürlich. Das ist eigentlich ein fast unlösbares Problem. Ja, und es gibt eben, ja, ich war der... Jetzt werde ich technisch ein bisschen, aber der Crackpille hat ja da mal was zu geblockt. Der sagte, ja, warum machen wir es nicht einfach so? Wir machen zwei Gremien. Das eine ist eben sozusagen, das sind die Politiker, die treten mit ihrer Identität auf und die sagen ganz klar, was sie wollen. Und für die gilt die Regel der Transparenz, die ja die Piraten immer wollen. Und die können Anträge ausarbeiten und quasi zur Abstimmung stellen. Und dann machen wir ein zweites Gremium. Das sind quasi, hast du vorhin gesagt, die Basisgurken, also das sind so alle. Und die stimmen darüber ab und das geschieht dann doch mehr oder weniger geheim und ist dann vielleicht nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Das heißt, wir haben dann quasi eine Kammer, die sauber politisch arbeitet, wo klar ist, wo was herkommt. Und eine Kammer, die abstimmt, wo dann eben das etwas in den Nebel verläuft, muss man ja durchaus so sagen. Aber weil ja jeder Antrag durch beide Gremien gelaufen sein muss, ist doch immer sichergestellt, dass jeder Antrag sowohl irgendwie geheim oder manipulationslos abgestimmt wurde, als auch halt von irgendwelchen Leuten verantwortlich mal vorabgestimmt wurde, behandelt wurde. Ob man jetzt sagt, das ist ein Kompromiss, der geht, ist wieder Ansichtssache. Aber ich möchte halt, dass wir Kompromisse diskutieren und dass wir uns auf irgendwas mal einigen, was wir erstmal benutzen. Und das muss ja auch nicht irgendwie dann für immer und richtig und heilig sein, aber im Moment scheitert halt irgendwie alles daran, dass es nicht perfekt ist. Gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt dann auch langsam eben zu einem Fazit. Fazit ist für mich, dass wir eine Entscheidung fällen müssen. Innerhalb der Partei müssen wir entschließen, ob wir tatsächlich sagen, es funktioniert halt nicht, wenn wir Bundesparteitage haben wollen, auf denen wir zu einer Programmatik entscheiden, aber keine ständige Mitgliederversammlung und auch keine Tools dafür einsetzen wollen, weil die Wahlcomputergefahr besteht, dann wäre das so. Alternativ wäre natürlich da der Aufruf dann auch an die Mitglieder, naja, wenn ihr das nicht wollt und wirklich mitbestimmen wollt, dann muss man sich für einen Weg, einen der Wege, die jetzt bekannt sind, du hast jetzt einige aufgezählt, entscheiden und vielleicht auch mal das Risiko eingehen, an so einem einzelnen Parteitag weniger Programmatik durchzukriegen und diese 2 Stunden zu opfern. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Und man muss sich ja auch überlegen, was ist quasi die Alternative? Also das heißt, ich kann sagen, wir machen das nicht, weil das System eben nicht hundertprozentig nachvollziehbar oder hundertprozentig irgendwas ist. Aber die einzige andere Alternative ist, dass wir es so wie alle anderen machen und am Ende entscheiden dann halt einzelne Abgeordnete oder einzelne Vorstände. Und ich glaube halt, dass natürlich eine einzelne Person immer manipulierbar ist, als wenn wir uns hingehen und sagen, wir entscheiden gemeinsam über eine Mehrheit, auch wenn wir da eben Kompromiss eingegangen sind. Und ich finde zum Beispiel diesen Kompromiss mit den 2 Gremien, was ich vorhin gesagt habe von dem Cockpille, finde ich erstmal einen gangbaren Kompromiss, der sicher auch belastbarer ist als eine einzelne Person, die irgendwie halt so macht, keine Ahnung, wie ihr gerade der Kopf gewachsen ist. Das heißt, du würdest sagen, selbst mit den Problemen, die es dann geben könnte, wären wir immer noch besser aufgestellt als mit den Problemen, die die etablierten Parteien haben. Ich hoffe. Also es kommt drauf an, was wir dann machen. Man kann natürlich sich auch in den Fuß schießen und irgendwas bauen, was wirklich manipulierbar ist. Und dann manipuliert es jemanden und dann hat man natürlich den Skandal und weiß überhaupt nicht mehr, was man machen soll. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, dass wir uns auf ein Prozedere einigen, was um Längen besser ist als das, was alle anderen machen, ja. Okay, Ingo, ich würde sagen, ich danke dir dafür. Das war sehr aufschlussreich und schlussendlich, so finde ich, konstruktiv. Und wenn man konstruktiv arbeitet, dann darf man auch Kritik äußern oder mindestens sogar dann. Und das hast du getan. Vielen Dank dafür. Danke für das Gespräch. Schönen Abend noch, Ingo. Bis dann. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.